Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, den 25. September 1791. Nur ein paar Zeilen, um dir zu melden, dass meine Frau wieder ihre Schmerzen überstanden hat und dass ich einen Jungen habe. Am Mittwoch schon äußerten sich Zeichen einer nahen Niederkunft und am Freitage gegen Abend wurde es ernst. Nach 10 sahe man, dass das Kind wieder eine unnatürliche Lage hatte und die Wehen nichts bewirkten. Alberti musste also helfen. Die Operation war lange und schmerzhafter als bei der Emma. Überhaupt hat M heftigere Schmerzen ausgestanden, wenngleich nicht so lange Zeit als das letzte Mal. Jetzt ist sie aber so wohl, als ob sie keine Wöchnerin wäre, und das Kind fängt auch an, sich zu erholen. Es mochte nicht ganz ausgetragen sein. M erwartete auch ihre Niederkunft erst in ein paar Wochen. Auch litt das Kind bei der Geburt und wäre vielleicht ohne Albertis Hilfe gar nicht gerettet worden. Es ist daher schwächlich, trinkt aber jetzt gut und ist ruhiger. Wir haben eine gute Amme. Herzliche Grüße an dich von M und D und von uns allen an dein Weibchen. Mich verlangt nach Antwort auf meinen letzten Brief. K.